deine Stadt in Nordontario. In Träumen hat sie oft mir Trost gewährt. Und im Geiste brauch ich sie auch irgendwo. All mein Sein kommt von dort her. Blaue Fenster leuchten hinterm Stern. Mond geht auf mit gelbem Licht. Große Vögel fliegen hoch hinaus. Werfen Schatten ins Gesicht. Das macht uns hilflos, hilflos, hilflos, hilflos. Liebes, hörst du mich jetzt? Ketten ist verschlossen, fest die Tür. Ins Gesicht. Das macht uns. Hey.